meine lieben Freunde. Unser Motto heißt Frohe Botschaft im Lied, denn es ist unser Auftrag, die frohe Botschaft durch Lied und Wort zu verbreiten. Wir möchten Ihnen mit dieser Querschnittplatte einen kleinen Eindruck von unserem umfangreichen und vielseitigen Liedprogramm geben. Sie hören Aufnahmen aus den drei letzten Jahren. Das Geigensolo »Nimm mich bei der Hand, Vater« finden Sie auf der gleichnamigen Musikplatte, auf der Peter van Wurden, Margret Birkenfeld und Bill Meil musizieren. Der Chor des Verlages Frohe Botschaft im Lied, der Wetzlarer Evangeliumschor, singt mit seinem Solisten Martin Gerhard das mahnende und zugleich schwungvolle Lied »Bringt sie herein«. Bringt sie herein, denn es ist noch Raum in dem glänzenden Königssaal. Bringt sie herein, füllet an das Haus zu des Königs Hochzeit. Von Anfang an war sie dabei, Doris Loh mit ihrer hellen Sopranstimme. Sie singt hier das Bekenntnislied »Frei und los«. Im Refrain hören Sie Mitglieder des Wetzlarer Evangeliumschores. »Frei und los durch das Blut meines Herrn, ich, der doch einst von dem Vater so fern, Schuld und Last nahm mein Bürge auf sich, Freiheit und Leben erwarb er für mich.« Frei und los, komm ich mir. Die vier bewährten Solisten Ulrich Brück, René Robert, Wilfried Mann und Bernhard Brinkert haben sich zu einem Quartett vereinigt. Kraftvoll, rhythmisch und bestimmt erklingt ihr Lied. Über alles in der Welt triumphiert der Glaube. Seinen Siegeswaffen fällt jeder Feind zum Raube. Über alles in der Zeit bis zum Weltenende. Wir freuen uns, dass wir Ihnen einen neuen Solisten vorstellen können. Hören Sie den Basssänger Heinz Bösche zusammen mit dem Quartett des Verlages. Herr, mit Inbrunst bitten wir nicht ein irdisch Gut von dir, nichts, womit man eitel prangt, nichts, wonach die Welt verlangt. Sieh, wir wollen, Herr, du weißt. Ein schöner Chorklang und ein ausdrucksvoller Vortrag zeichnen den Stuttgarter Evangeliumschor aus. Er singt das Trostlied »Bist du müde, bist du schwer betrübet«. Ulrich Brück ist aus dem Verlag Frohe Botschaft im Lied nicht wegzudenken. Seiner treuen Mitarbeit verdanken wir auch diese schöne Aufnahme. So sendet denn ihr meiner Harfe Saiten ein Jubellied zu Gottes Heiligtum und in des Himmels unbegrenzten Weiten. Beliebt und bekannt ist das Stuttgarter Evangeliums der Z und das, was es jetzt singt. Alles ihm befehle, ihm hilft er doch so. Viele, vielleicht auch Sie, hören gern einen guten Männerchor. Die Vereinigten CVJM-Männerchöre Nümbrecht-Waldbröl singen das Passionslied »Siehe, das ist Gottes Lamm«. Gottes Lamm, sieh, das ist Gottes Lamm.